denn gleichelst du uns Schlungen? Rot die ganze Welt. Die Sonne geht auf. Sie schweift im Kreis, wo die Flügel